Vollgeladen auf Nackt, durchquert er die Straßen. Zu Fuß gehen ist safer als ein Beamer zu fahren. Und dein mies teuren Wagen werden die Felgen abgeschraubt. Auf Backstein stelle ich dein Metall ab. Check das aus, Slavenmasche. Respektlose kalte Rasse, Stalingrads Jugend, weil meine Welt im Knast sitzt. Who the fuck is this? Weg vom Mike, lass du L dran. Bloß wie der letzte Dreck, ich zieh dir ein Kleid an. Nenn mich Sandmann. Kids schauen meine Clips, bevor sie ins Bett gehen. Tief pennen, Hitman. Mit Anzug und Lackschuh, Boxerschnitt, schmeißt Konzerte im Fahrstuhl. Meine Kampfkunst, mein Flow, bringt den Taekwondo, der Beat, wenn der in der Gasse weht, es läuft irgendwo. Das ist Ghetto und deeper als Mob Deep, unterhalt mich mit meinem Schatten, weil die Wahrheit keiner liebt. Schon wieder so ein Abend, wo ich kiff und rumhäng. Wayau, wayau. Es holt mich immer wieder ein und nimmt mir die Luft weg. Wayau, wayau. Schließ deine Augen, lauf mit mir durchs Dunkle. Wayau, wayau. Denn die Straße spricht für sich, solange sie funkelt. Dieser Junge trägt rum und so kam er um. Ich bin drauf und schau tief ins Urinal. Voller Kotze steh ich da, öffne meinen Hosenstall. 100 Mal schon, war ich in derselben Situation. Über mich und meinen Schwanz gibt's ne Dokumentation. Ich will nur 1 Million, aber wollen ist behindert. Ich muss ackern für die 1, was lernen eure Kinder? Und Adolf Hitler bleibt nur ein Hurensohn. Fick ich Politik, eure Frauen sollen runterholen. Ihr macht uns krank, schlaf eine Nacht im Kühlschrank. Schütz dich vor den UFOs, wenn die Schüssel vor deinem Haus brannt. Ihr schickt Panzer, wenn wir die Wahrheit sprechen. Gut informiert, damit habt ihr nicht gerechnet. Perfekt ausgerechnet, Rap-Robot-Rhyme-Freaks. Chernobyl ausgewählter Rapper, ob das scheiß bist. Das ist kein Witz, jetzt hab ich richtig Bock. Leg die Platte in dein Deck und lass die wachsen einkochen. Schon wieder so ein Abend, wo ich kiff und rumhäng. Wayau, wayau. Es holt mich immer wieder ein und nimmt mir die Luft weg. Wayau, wayau. Schließ deine Augen, lauf mit mir durchs Dunkle. Wayau, wayau. Denn die Straße spricht für sich, solange sie funkelt. Dieser Junge trägt rum und so kam er um. Wayau, wayau. Wayau, wayau. Wayau, wayau. Wayau, wayau. Makadam ist eine spezielle Bauweise der Straße, auf der wir täglich laufen, aber gar nicht wissen, aus was sie besteht. Meine 16 Tracks auf meinem Album sind meine Zutaten für meine selbst erbaute Straße, auf der meine Mutter mit dem Kinderwagen läuft. Eine eigene Straße, auf die noch keine getreten ist. Alyosha, помаши ручкой. Помаши ручкой, сыночек. Алёш. Ой.